im Tau. Da saßen wir bei Mondenschein auf einer kleinen Bank im Park. War unser erstes Stelldichein. Da sagten wir zum ersten Mal, das wird ganz so. Die Nachtigall sang, hier liegen da so auf einer kleinen Bank im Park. Da schlich ich unsere Namen ein, es flüsterte der Wind, seit ihr viel glücklich sein. Dein heißer Blick verriet, was mir dein Mund verbarg auf einer kleinen Bank im Park. Auf einer kleinen Bank im Park. Auf einer kleinen Bank im Park.